Kapitel 3. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Im dritten Kapitel geht es um Firmenbesuche. Und das Ganze fängt mit dem Besuchsprogramm an. Nummer 2, Dialog. Programmplanung. Frau Neuber, hätten Sie mal einen Moment Zeit? Sie wissen doch, dass übernächste Woche die beiden Herren von der Firma Haugen aus Norwegen zu uns kommen. Und da wollte ich mit Ihnen nochmal über das Besuchsprogramm sprechen. Ist soweit alles klar? Hier ist der Programmentwurf. Bitte. Ja, sieht sehr gut aus. Aber wollten wir nicht die Präsentation im AV-Raum machen? Das geht leider nicht. Der ist den ganzen Tag für eine Schulungsveranstaltung reserviert. Aber im Konferenzraum haben Sie auch Video- und Overhead-Projektor. Ja, gut. Und dann der Betriebsrundgang. Na, da hätte ich einen Vorschlag. Herr Nolte könnte den Gästen die neue Waschanlage zeigen. Ja, gute Idee. Ich rufe ihn an und spreche die Sache mit ihm ab. Ah, ich sehe, für den Abend haben Sie Oper vorgesehen. Aber wie ich die Herren kenne, würden Sie lieber ein Bundesligaspiel angucken. An diesem Mittwochabend hat der 1. FC Köln ein Heimspiel. Also, ich würde vorschlagen, Sie rufen mal an und versuchen, 4 gute Tribünenplätze für das Spiel zu bekommen. Mache ich. Ausgezeichnet. Ja, dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Vielen Dank, Frau Neuber.